Nicht stören. Er schreibt. Mit dem Erbteil seiner Mutter lässt Samuel Beckett 1953 ein Haus errichten. Den Anfang hat er schon. Ein kleines, schlichtes Haus mit grauem Schieferdach und zwei schmalen Schornsteinen. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Er streicht den Satz durch und beginnt von vorn. In einem abgelegenen Feld, auf einer Anhöhe hinter dem Ort Meaux, etwa 50 Kilometer von Paris entfernt, bezieht Samuel Beckett im Jahre 1953. Er unterbricht den Satz und blickt am ausgeschalteten Computer vorbei auf die Felder von Meaux. Dann notiert er in Großbuchstaben den Titel seines Essays. Samuel Beckett in Ussy-sur-Marne. Die Störung. Oder wie Beckett die Maulwürfe vergiftete. Nach einer Novelle von Rainer Wieczorek. Der Anfang eines Essays muss stimmen. Wenn der Anfang nicht stimmt, wird man im Folgenden stets auszugleichen haben. Ein Haus, dessen Fundament gut liegt, wird niemals. Er verschließt seinen Füller und steht auf. Sein Arbeitszimmer liegt im Souterrain verborgen, und wenn er jetzt aus einem der beiden hochgelegenen Fenster sieht, blickt er auf die Grasnarbe einer breit angelegten Rasenfläche. Schöne Aussicht. Sein Blick fällt auf die winterlichen Rosen- und Staudenbeete, die den Rasen einrahmen. Im Hintergrund die kleine Straße, an deren gegenüberliegender Seite ein gelb getünchtes Haus steht, vermutlich unbewohnt. 9 Monate Beckett studieren, um sich ganz auf ein Thema ausrichten zu können. Ein einziges, nebensächliches, vielleicht ganz und gar belangloses Thema. Allein der Gedanke daran hat etwas Erholsames. 9 Monate Stipendium sind ihm für seinen Essay zugesichert worden. Maulwurfshügel, gibt es derzeit keine in Ussy? Schreibt er in sein Notizbuch. Beckett hatte in Ussy ständig mit Maulwürfen zu tun. Nach 10 Jahren war sein Garten so weit umgegraben, dass er sich aus den USA einen Kanister Maulwurfgift kommen ließ. Als Absenderadresse gab er in dieser Zeit zumeist Ussy-sur-Taube, über den Maulwürfen, an. Ussy war Becketts Rückzugsgebiet, und nachdem seine Lebensgefährtin und spätere Ehefrau Suzanne ab Ende 1957 das Haus nur noch selten betrat, ein Ort der Einsamkeit und des sich selbst ausgeliefert Seins. Ich sehe ihn an seinem Schreibtisch mit Eichenholzplatte sitzen. Ein Arbeitslicht, ein Stuhl, ein Papierkorb. Dieses wenige Begreifen heißt Beckett begreifen. Er hält seinen Füller gegen das Licht der Arbeitslampe und kontrolliert gedankenverloren den Tintenvorrat. 9 Monate schreiben, verwerfen, Tinte nachfüllen, weiterschreiben, eintippen, umbenennen, immer wieder ausdünnen, karger werden, bis alles nur noch Erinnerung ist und bald schon vergessen? Er streicht das Wort vergessen. Vergessen ist vielleicht zu viel. Beckett legte jedes Wort auf die Goldwaage. Beckett in Ussy. Dieser kürzere Titel ist vielleicht der bessere, kargere. Aber würde dieser Titel jemals gesetzt werden? Jeder Verleger, dem ich ein Essay unter diesem Titel anböte, muss dies unmittelbar als Bedrohung empfinden. Andererseits, will man neuerdings den Markt darüber entscheiden lassen, was am Schreibtisch auszufechten ist? Von dieser Frage bewegt, legt er den Füller weg. Die Mittagszeit ist gekommen. Und die Erfahrung lehrt, dass nachmittags alle kreative Arbeit zu ruhen hat. Die beiden hochgelegenen Fenster des Souterrain-Zimmers gleichen dem Bühnenbild von Becketts Endspiel. Nur braucht es keine Leiter, um über die Grasnarbe hinweg auf das gelb getünchte Haus sehen zu können. Das spanische Haus, wie man es in der Nachbarschaft nennt, seiner maurischen Giebelform wegen, die ein andalusisches Refugium hätte zieren können. Man muss im Fremden wohnen lernen. Manchmal schreibt er Sätze in sein Notizbuch, bei denen er deutlich fühlt, dass sie Becketts Spur folgen, ohne dies sofort belegen zu können. Als Becket das Grundstück in Ussy erwarb. Er beginnt sich in die wunderbare Becket-Biografie von Knowlson zu vertiefen. Als Becket das Grundstück in Ussy erwarb, war man nicht willens gewesen, ihm einen 15 Meter breiten Geländestreifen am Fuß des Anwesens mit zu verkaufen. Die Dorfverwaltung hatte beschlossen, das Stück Land einem Monsieur Orvillier zu überlassen, der darauf eine Jagdhütte bauen wollte. Becket war wütend, damit wäre ihm die Aussicht verdorben, seine Ruhe dahin und das alles für die Jägerei, die ihm verhasst war. Mit weichem Bleistift setzt er ein großes Ausrufezeichen an den Rand. Er geht sonst sehr sparsam um mit derartigen Markierungen. Sie manipulieren, perforieren und beschädigen oft den Blick einer zweiten, dritten, vierten Lektüre. Aber dieses Ausrufezeichen gilt. Niemals hätte Becket in Ussieu-sur-Marne ein Haus erworben, um von seinem Anwesen auf die Jagdhütte eines gewissen Orvillier zu blicken. Becket bittet seinen Verleger um Beistand. Der aktiviert einen Rechtsanwalt, der weist die Gemeinde auf die Bedeutung Becketts und dessen patriotisches Wirken in der Resistance hin. Der Gemeinderat aber verkauft an Orvillier mit der Auflage, die Hütte so zu bauen, dass Becketts Aussicht nicht eingeschränkt würde. Trotz dieses Zugeständnisses war Becket von Grund auf verärgert und schwor, nie wieder einen Fuß in das Dorf zu setzen. Und sogar dann noch, als er im Besitz eines Wagens die Hütte als Garage benutzen durfte, kaufte er nie mehr in Ussy ein und frequentierte auch nicht wieder das Café Tabak am Ort. Lieber radelte er keuchend bergauf, hinüber zum nächstgrößeren Ort, um dort seine Zigaretten zu kaufen. Hier scheint sich alles zu verdichten. Der Becket-Essay würde diese Szene in den Mittelpunkt aller Überlegungen stellen. Störungen. Er schreibt das Wort auf ein DIN A3-Blatt und unterstreicht es mit einer Wellenlinie. Er zieht aus dem Regal eine Holzkiste, in der er Material zum Thema Becketts Psychoanalyse, London 1933, sammelt. Zieht ein Interview mit Becketts Analytiker Dr. Bion heraus, in dem er nach kurzer Lektüre auf den Satz stößt: Die Neurose schreibt nicht. Nur der gesunde Teil der Schriftstellerseele ist in der Lage, Literatur zu produzieren. Er erhebt sich von seinem Schreibtisch. In diesem Spannungsfeld zwischen Bions These und Becketts Störung durch Orvillier würde er seinen Essay anlegen, der im Falle des Gelingens weit über Becket hinauswiese, indem er die Bedingungen künstlerischer Schaffensprozesse ausleuchten würde. Ist nicht die ganze Welt voller Orvilliers? Samuel Becketts dagegen sind so wenige zu finden wie ihren in Ussieu-sur-Marne. Am nächsten Morgen geht es frisch an das Verfassen der ersten Probeseiten. Es kommt weniger auf das Ausformulieren eines druckreifen Textes an, als vielmehr auf das Finden der richtigen Tonlage, des passenden Tempos. Schon setzt der Schreibprozess ein und bald liegen zwei DIN A3-Seiten bereit, in den Computer eingetippt zu werden. Eine Posaune. Er steht auf, öffnet das Fenster und horcht. Eine Tuba, eindeutig. Es scheint von der gegenüberliegenden Straße zu kommen. Die Naturtonreihe, sauber intoniert. Im ersten Stock des spanischen Hauses sind die Fensterläden geöffnet. Waren die gestern geschlossen? Er schließt das Fenster wieder. Die Tuba ist noch immer zu hören. Wo war ich stehen geblieben? Das schriftstellerische Vorwärtskommen ist im Kern ein literarisches Problem. Kein Resultat äußerer Bedingungen. Notiert er in sein Notizbuch. Es hatte Autoren wie Döblin gegeben, die in der Straßenbahn schrieben und dabei eindrucksvolle Schilderungen des Großstadtlebens verfassten. Da waren praktizierende Ärzte wie Ben oder Williams, die ihre Texte zwischen zwei Behandlungen im Arztzimmer zu Papier brachten. Aber solche Schreiborte sind nicht jedermanns Sache. Seine zumindest nicht. In das spanische Haus ist ein Tubist eingezogen. So viel schien jedenfalls festzustehen. Er überlegt eine Weile, ob er gegen die Intervallübungen anschreiben sollte. Aber er ist nicht in Kampfstimmung. Die Störung ist das Gefürchtete und das Gesuchte zugleich. Das hatte er herausgearbeitet an diesem Vormittag. Er denkt noch eine Weile an Orvier, die Jagdhütte und Becketts Zigarettenmarke. Dann beschließt er, es für heute gut sein zu lassen. Die Ungestörtheit muss garantiert sein. Deswegen Üssi, schreibt er in sein Notizbuch. Er hat eine Stunde früher als üblich seine Arbeit wieder aufgenommen. Die Läden am spanischen Haus sind geschlossen. Eine Episode. Er lächelt. Eine Episode, die vergessen ist, wenn der Essay einmal Fahrt aufgenommen hat. Das Motiv des gestörten Künstlers ist zweifellos geeignet, Beckett von der Menscheninnenseite zu zeigen und von hier aus Fragen an das Œuvre zu entwickeln. Er geht zur Bücherwand, nimmt seine alte Godot-Ausgabe heraus und liest. Estragon? Er sagte Godot. Wladimir? Ach was. Estragon zu Pozzo? Mein Herr, sind Sie vielleicht Herr Godot? Pozzo mit schrecklicher Stimme. Ich bin Pozzo. Halb weil ihn die Erinnerung beseelt, halb aus kindlichem Vergnügen schlägt er beim Lesen mit der flachen Hand auf die Tischplatte. Ich bin Pozzo. Über der wieder aufgeflammten Begeisterung seiner ersten Beckett-Lektüre ist ihm entgangen, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Fensterläden geöffnet worden sind. Erstens Einblasübungen, lange, tiefe, ausgehaltene Töne. Zweitens Naturtonreihen. Auch rückhaltloses Vertiefen in Beckets Godot bietet ihm keinen Schutz vor einer Tuba-Probe. Gebunden und staccato, verschiedene Tempi. So sehr er sich auch auf das Erscheinen des erblindeten Pozzo im zweiten Akt zu konzentrieren versucht. Drittens Intervallübungen. Beginnt er innerlich bereits, den Aufbau einer Tuba-Probe zu analysieren. Gegen solche Intervalle sind Beckets Werke machtlos. Gegen Oktaven lässt sich mit ein wenig Übung vielleicht noch das ein oder andere denken. Septimen aber, Nonen gar, ist ein Essayist hilflos ausgeliefert. Im Grunde ist gegen eine Tuba nichts zu sagen. Ich hatte mich bei den sonntäglichen Promenadenkonzerten, zu denen ich meinen Vater in früher Kindheit begleitete, immer zu den Blechbläsern hingezogen gefühlt. Obwohl mein Vater Streicher war und nie etwas anderes gelten ließ als den Klang von Geige, Bratsche und Cello. Auf mich hatten die goldenen Instrumente einen viel stärkeren Eindruck gemacht. Ich wollte sonntags immer bei den Posaunen stehen, deren Züge von Männern mit ernstem Blick und rotem Kopf hin und her geschoben wurden. Auch die Trompeten gefielen mir. Aber mächtiger war doch die majestätische Tuba. Tubisten erreichen selten das Rentenalter. Ein forderndes Instrument, hatte mein Vater gleich zweimal gesagt. Und gerade jetzt, als er an seinen Vater denkt, dringt über die Grasnarbe des Gartens hinweg, durch die geschlossenen Fenster, das Largo der Marcello-Sonate F-Dur. Die hat mein Vater geliebt. Er schließt die Augen. Immer wieder hat er sie auf seinem Landolfi-Cello gespielt. Als wäre die Sonate für Tuba komponiert worden. Von den hohen Instrumenten wurde man nervenkrank, aber ein derart fulminanter Bass ganz anders als das Gekratze und Geschabe meines Vaters, wenn er das Landolfi-Cello traktierte. Freilich, die unvollendeten Hausaufgaben waren leichter zu ertragen als jetzt das Nicht-Anfangen-Können an diesen Vormittagen. Der Faden zu Orvilliers war abgerissen. Er streckte sein Kreuz durch, saß aufrecht auf seinem Schreibtischstuhl, wobei er eine imaginierte Tuba umschloss. Er war anderthalb Stunden früher als gewohnt aufgestanden. Orvilliers! Vielleicht erwiesen sich die Stunden, bevor im spanischen Haus die Fensterläden geöffnet wurden, bald als einziger Spielraum. Orvilliers, schreibt er auf ein großes weißes Blatt. Ein Jagdgewehr stellt schon ein anderes Instrument dar als eine Tuba, bemerkt er in seinem Notizbuch. Vielleicht bewahrte Orvilliers in seiner Jagdhütte ein kleines Jagdhorn auf, ein Fürst-Plesshorn womöglich. Wie reagierte wohl der arbeitende Samuel Beckett auf die Tonleiterübungen eines alternden Jägers? Je öfter er das Largo hört, desto entschiedener ist er der Ansicht, dass Marcellos F-Dur-Sonate eine Tuba-Sonate sei. Wie es Kinder gab, auf deren Wesen die Eltern niemals aufmerksam geworden waren, so gab es Sonaten, die auf das geeignete Instrument ihrer Wiedergabe noch Jahrhunderte warten mussten. Er steht auf und holt ein altes Fotoalbum aus dem Regal. Hier, Vater am Cello. Er soll in die Kamera lächeln, muss aber auf die Noten gucken. Ohne Noten konnte er keine zwei Töne spielen, daher der untypische Gesichtsausdruck. Es war grotesk, einen Vater zu haben, der immer nur gehört, nie gestört werden durfte. Der Schreibende, wenn er etwas taugt, muss sein Werk gegen alle Störungen durchsetzen können, notiert er auf einem großen Blatt. So hatte Peter Weiß die Ästhetik des Widerstands gegen Motorboote, die vor dem Fenster seines Arbeitszimmers Wettrennen fuhren, verfasst. Was sind's Forzato-Übungen gegen die Schüsse des Jagdgewehrs von Orvilliers? Tuba-Sonaten gegen das Aufheulen von Bootsmotoren. Es gilt, die Störungen einzubauen in das Werk. Es ist die Außenwelt, die hier Signale setzt. Darf sie das nicht? Er blickt durch das hochstehende Fenster zum Gartenzaun hinüber. Dann legt er sich einen Stapel weißes Papier auf den Schreibtisch. Los jetzt! Das ließ man sich im spanischen Haus nicht zweimal sagen. Man kann hier weggehen, notiert er in sein Ideenbüchlein. Ein stiller, ungestörter Raum wird sich schon finden lassen. Aber bereits bei der Niederschrift dieses Gedankens hält er inne. Dieser Raum im Souterrain mit den beiden hochgesetzten Fenstern ist das Zimmer, in dem mein geplantes Werk entstehen kann. Oder? Von drüben erklingt etwas, das er gestern schon wahrgenommen hatte. Intervallübungen. Die kleine und die große Sekunde. Ein Gespann, das einem musikalischen Menschen nicht lange kalt lassen kann. Bald schon waren die Buchstaben Orvilliers eingekreist. Ein zweites Mal eingekreist, ein drittes und ein viertes Mal. Man kommt voran im spanischen Haus. Es ist Frühling geworden. Die blühende Zaubernuss, Winterjasmin und Krokusse sind den ersten Tulpen gewichen. Zu den Tonleiterübungen und der Arbeit an der Marcello-Sonate ist nun das Einüben einer zeitgenössischen Komposition gekommen, deren Komponist ihm unbekannt ist. Ich habe noch kein einziges Kapitel verfasst. 3 Monate sind bereits vergangen. Es hatte Schreibversuche gegeben, das schon, aber sie waren wieder und wieder abgebrochen worden. Der Text taugte stilistisch nichts oder eröffnete keine Perspektiven. Meist war beides der Fall. Das weiß doch jeder, was das Wort Schreibhemmung für einen Autor bedeutet. Da braucht man nur beim Biografen Knowlson nachzulesen und sehen, wie der berühmte, so produktive Beckett von einer Deprimiertheit in die nächste stürzte, wenn es mal wieder nicht vorwärts ging. Von Beckett lernen heißt warten lernen. Vielleicht kommt bald der Tag, an dem alles ganz schnell geht, weil der Hinterkopf weitergearbeitet hat. Eine Krise ist kein Scheitern. Die Vorstellung, ein Arbeitstag müsse produktiv sein, ist ohnehin eine bürgerliche Vorstellung, die wirkliches Vorankommen erschwert, indem sie mit ihren in der Arbeitsgesellschaft entwickelten Imperativen Masse statt Klasse produziert. Sich mit Beckett auseinanderzusetzen, heißt, überflüssige Aktivitäten einzudämmen, das Wenige zu wagen. Er atmet durch. Jetzt geht es wieder. Ab und zu fiel ein Schuss. Ist das ein möglicher Anfang? Beckett in den Bergen, auf der Flucht vor deutschen Häschern. Soll ich vielleicht die Situation schildern, die nach dem Verrat von Beckets Resistanzzelle entstanden war, und erzählen, wie Beckett und Suzanne nach ihrer Flucht vor der Gestapo in Roussillon d'Apt in den Bergen lebten? Eine packende Lektüre wäre dies gewiss, aber man kann es auch im Nolzen nachlesen. In meinem Essay geht es jedoch um Beckett in Ussy. Was hatte ich eigentlich schreiben wollen? Jeglicher Kontakt zu seinem eigenen Text ist abgerissen. Die Tuba hat aufgehört, ihn zu stören. Wobei auch. Er hätte an diesem Tag nicht einmal das Thema seiner Arbeit angeben können. Das ist die Angst. Redet er sich ein. Sie weiß nur von dem, was war, aber nichts von dem, was kommen wird. Ausharren. Im spanischen Haus hat man eine Pause eingelegt, die 3 Tage währen soll. 3 Tage, in denen er sich zu sammeln sucht. Aber sein Forschergeist ist wie erloschen. Jetzt spiele ich. Am 2. Tag liest er in Beckets Endspiel. Jetzt spiele ich, sagt er mit Hams Stimme. Jetzt spiele ich. Tatsächlich. Stille kann herrschen. In Ussy muss es sehr still gewesen sein. Grabs Tonbandgerät wurde dort erfunden. War nicht Beckets Theater ein einziger Kampf gegen die Stille? War es das, was in Ussy stattfand? Er zeichnet Beckett in der Stille vor einem Blatt Papier sitzend. Unter die Bleistiftzeichnung schreibt er: Tazet. Es schweigt. Am 3. Tag beginnt er mit Notizen. Das Schweigen. Er hält inne. Dann fügt er in Druckbuchstaben hinzu: Auch das schriftliche Schweigen. Es zeigt nichts anderes, als dass ich Beckets Werk in aller Konsequenz gefolgt bin, es tief in mir aufgenommen habe. Es handelt sich um jenes Schweigen, gegen das auch Wladimir und Estragon allabendlich ankämpften, auf vielen Bühnen der Welt. Es ist Beckets Schweigen, das sich in meinem Zimmer ausbreitet, gegen das keine Tuba ankommt. Auch meine Versuche, den toten Vater wieder zum Leben zu erwecken, verfolgten womöglich nur den Zweck, dieses Schweigen endlich zum Verstummen zu bringen. Es erscheint ihm als Linderung seines Leidens, als die Fensterläden des spanischen Hauses wieder geöffnet werden und mit den ersten ausgehaltenen Tönen wieder etwas Alltag in sein Essayistenleben einkehrt. Die Tuba kann tönen oder nicht tönen. Mein Arbeitsergebnis bleibt konstant. Allerdings wird er während der Bindeübungen auf einen bisher unbemerkten Prozess aufmerksam. Er droht, zur komischen Figur zu geraten. So kann ich nicht arbeiten. Schon gar nicht kann ich anders arbeiten. Was aber will er tun? Jetzt, wo er sich bis zur Absurdität in die Thematik vorgetastet hat. Womöglich habe ich alles viel zu ernst genommen. Meinen Vater, Beckett, Orvier, die Maulwürfe und bin auf dem besten Weg zum Komödianten. Vielleicht gilt es schlicht, den Bedrängnissen heiter entgegenzutreten. Ist die Tuba nicht ein durch und durch heiteres Instrument? Man braucht sich diesen Bass aus Messingblech bloß anzuschauen. Die Dimension allein, die Haltung, die eine Tuba dem Spieler abnötigt. So umklammert ein Kind seine Großmutter. Und das Mundstück erst, das einem Eierbecher gleicht. Und jetzt, zum ersten Mal seit vielen Wochen, nimmt er einen großen Schreibbogen heraus und legt ihn vor sich. In einem Brief an Mary Hutchinson, zeitweilige Freundin des berühmten Henri Matisse, klagt Beckett am 2. Juli 1970, er werde, Zitat, dauernd gestört, von außen und von innen. Was war passiert? Er hat eine Idee. Und eine Idee zu haben, ist in seiner Situation schon sehr viel, zeigt es doch, dass sein Maschinchen, wie er es nennt, wieder angesprungen ist. Suzanne, Becketts Lebensgefährtin und spätere Ehefrau, hatte in den späten 40er Jahren mit Becketts Manuskripten unterm Arm die Verlagsadressen von Paris abgeklappert. Der Ruhm aber, der nach dem Welterfolg von Warten auf Godot einsetzte, war beiden stets suspekt gewesen. Suzanne fand sämtliche Begleiterscheinungen seines Ruhms abscheulich. Auch erschwerte sein Ruhm ihm die Aufrechterhaltung der privaten Zurückgezogenheit, die ihm, von seinem Werk abgesehen, teurer als alles war. Und während er all dies sorgfältig nachliest, gibt es etwas Neues. Abwärts, Intervalle, gestoßen und gebunden. Zweite Störung, wählt er als Überschrift. Und endlich beginnt er wieder zu schreiben. Schildert, wie Beckett in einem tunesischen Hotel, in dem er gar nicht wohnte, für 5 Minuten, ohne ein einziges Wort zu sprechen, vor die Presse trat. Im Sportsakko, Zigarre rauchend mit kurzgeschorenen Haaren, dass man ihn bloß nicht wieder erkennen würde in Paris. Dieses Bild des frisch gekürten Nobelpreisträgers würde um die Welt gehen. Die Zigarre war schnell ausgedrückt und Becketts Haar durfte wieder wachsen. Von Becketts Ruhm kündend, stürmt sein Füller geradezu übers Papier, für jeden erfahrenen Essayisten ein deutliches Signal innezuhalten. Warum so schnell? Warum so leidenschaftlich? Und noch bevor die tägliche Arbeit an der Marcello-Sonate eingesetzt hat, liegt die Antwort bereit. Die Bewegung des Untertauchens fasziniert mich. Sie ist meiner aktuellen Lebensweise gar nicht unähnlich. Nur, dass hinter mir nicht die Weltpresse her ist, genauer gesagt, überhaupt niemand. Das Allegro der Marcello-Sonate. Er hört seinen Vater sich mit diesem Allegro abquälen. Als Kind hatte ich mich manchmal gefragt, warum sich mein Vater aus der Welt der Klänge ausgerechnet dieses hektische Geschabe ausgewählt hatte. Kein besonders musikalischer Mensch. Warum dann aber das viele Geld für Cellosaiten, die Bogenhaare, das kostbare Instrument, wo es für die Familie manchmal zum Jahresurlaub nicht reichte? Morgens Unterricht, nachmittags das Cellospiel, am Sonntag dann die Kirchenorgel. Er verbarg sich. Mehr war es nicht. All seine Kunst diente ausschließlich dem Zweck, sein Schild aufhängen zu dürfen, nicht stören. Ich durfte mich nie zur Geltung bringen, wenn geübt wurde. Bin auch hier pausenlosem Geübe ausgesetzt. Wenn es mir nur gelänge zu schreiben, während der andere übt, wie es diesem gelingt, Tuba zu spielen, während ich schreibe. Weil ich's will, schreibt er am Morgen auf seinen weißen Bogen. Nachdem sich aber selbst nach den gebundenen Intervallen noch kein Folgesatz eingestellt hat, versucht er es pragmatischer. Vielleicht ist es die Forderung der Stunde, einzugestehen, dass unter den gegebenen Umständen an ein zügiges Verfassen der Beckett-Studie nicht zu denken ist. Andererseits ist diesem Ort ein gesundes Reizklima nicht abzusprechen. Er sah jetzt deutlich den Wert des Nichtschreibenkönnens vor sich. Es ist dieser Widerstand, an dem eine Arbeit reifen kann. Wo dieser Widerstand nicht spürbar wird, ist der Boden für Trivialitäten aller Art bereitet. Der Welt fehlt es wahrhaft nicht an Schreibenden, es mangelt ihr an Nichtschreibenden, genauer gesagt an solchen, die ihren Platz am Schreibtisch behaupten, gerade dann, wenn es nicht weitergeht. Becketts halbes Leben war eine Schreibhemmung, und nirgends konnte sie sich besser entfalten als in Ussy. Ob Becket deswegen den Schreibort gewechselt hätte? In Spanien, wie er das Haus mittlerweile nennt, arbeitet man wieder an jenem zeitgenössischen Duo, von dem wohl eine Hälfte fehlt. Hans Eisler sagte einmal sinngemäß, dass er ohne die Basslinie zu kennen über die Qualität einer Melodie nichts aussagen könne. Es kommt auf den Raum an, der zwischen Melodie und Basslinie sich öffnet. Auf die Spannung, die in diesem Raum herrscht. Vor diesen Überlegungen erscheint ihm das Gegensatzpaar Schreibhemmung versus das Verfassen gelingender Texte banal. Wenn dies das ganze Ergebnis ist, verdient es nicht, dass man sich, halb öffentliche Gelder verzehrend, monatelang vor eine Tuba setzt. Es muss gelingen, die Melodielinie zu der Basslinie zu bilden, die fehlende Stimme in diesem Duo zu sein. Und was kommt von drüben, vom spanischen Haus? Gar nichts. In der ungewohnten Stille gelingen ihm tatsächlich ein paar Zeilen zum Thema, und damit sie ihm nicht zerrinnen, fährt er den Computer hoch, um sie eilig einzugeben. Eine Achtelseite. Mehr wurde es nicht. Nur nicht weitschweifig werden, wenn man über Becket schreibt, sonst ist bereits die Form falsch. Er schaut feierlich auf seine 6 Zeilen, bis sich unversehens der Bildschirmschoner einschaltet, Bilder von der Oberfläche des Saturns zeigt. Schöne Bilder aus den Weiten des Weltalls. Hinter denen sicher und geschützt seine 6 Zeilen verborgen waren. Doch schon reißen ihn die üblichen Einblasübungen aus seinen Gedanken über das Spiel der Planeten und Sterne. Alles durchstreichen. Er geht mit fettem Stift 2-mal quer über die 6 ausgedruckten Zeilen, als wolle er alles Spätere gleich mit austilgen. Auch wenn das Typoskript kein gültiges Wort mehr aufweist, scheint die Talsohle seiner Schreibhemmung längst nicht erreicht. Noch ist das letzte Wort nicht geschwiegen. Unter den Nullpunkt zu kommen, weniger als nichts zu markieren, hinter das Schweigen zu kommen. Das heißt, den Zenit einer Schreibhemmung zu erreichen. Vielleicht liegt auf dieser Ebene das Geheimnis meiner Affinität zu Becketts Texten. Eine Stelle aus Das letzte Band fällt ihm ein, und schnell hat er das kleine Surkamp-Bändchen aufgeschlagen. Krapp hört da ein altes Tonband an, um es an der entscheidenden Stelle hastig vorzuspulen. Dass das Dunkel, mit dem ich immer gekämpft hatte, in Wirklichkeit mein Bestes. Krapp flucht, schaltet ab, wickelt das Band weiter und schaltet wieder an. Die Problemstellung ist vergleichbar, mit einem Unterschied. Ein Tonbandgerät lässt sich im Gegensatz zu dieser Tuba ein- und ausschalten. Er schiebt das Fenster auf und zu, ohne es zu verschließen, beurteilt die Klangqualität verschiedener Öffnungswinkel, wie Pianisten es mit der Abdeckung eines Steinway-Flügels tun. Ein weit geöffnetes Fenster eignet sich vielleicht für eine Arbeit über Robert Walser, aber Becket ist nicht Walser. Fenster bei Becket sind die Fenster des Endspiel. Beckets Fenster sind verrammelt, Becketts Figuren sind eingebunkert in einem kargen Rest. Das gilt es klar zu sehen, wenn man über Ussy schreibt. Er liest jetzt viel über die Tuba. Die Tuba ist aufgrund ihrer konischen Bohrung ein Horninstrument, kein Trompeteninstrument wie etwa die Posaune. Weil Paul Hindemith Sonaten für fast alle Orchesterinstrumente schrieb, bedachte er auch die Tuba. Vermutlich gibt es seit diesen Tagen kein Tuba-Studium ohne dieses Werk. Das Verfassen eines Becket-Essays ohne das Spiel einer Tuba erscheint ihm mittlerweile undenkbar. Es wäre wie Becketts Garten ohne Maulwürfe. Heute ist er entgegen aller Gewohnheit zu früh aufgestanden. Also, was fangen wir mit dieser gewonnenen Stunde an? Er versucht es mit einer mutwillig gesetzten Überschrift. Wie Beckett die Maulwürfe vergiftete. Aber er bringt die glücklich gewonnene Stunde damit zu, im Nolsen die Maulwurfsgeschichte wiederzufinden. Und schon ist der Vorsprung, den er gegenüber den morgendlichen Übungen besaß, aufgebraucht, so dass er sich nach kurzem Aufbäumen wieder im gewohnten Pianissimo einrichtet. Es geht jetzt schneller. Nicht die Lage, sondern das Tempo hat sich verändert. Das Tempo, in dem das Nicht-Fortschreiten fortschreitet. Vielleicht sollte ich keinen Beckett-Essay schreiben, sondern eine minimalistische Komposition für Tuba Solo. 3 Utopien für Bass Tuba, Universaledition Wien. Utopien, weil es sich um unspielbare Musik handeln würde. Zu leise für das schwere Instrument. Die Musik ist da, wo du sie nicht vermutest, ist das, was du nicht erzeugen kannst, würde sie dem Spieler bedeuten. Eine Revolutionierung der Tuba-Literatur, der veröffentlichten Musik überhaupt. Ohnehin ist zu fragen, ob der Gedanke, ein ausformuliertes Beckett-Traktat verfassen zu wollen, in dieser Radikalität nicht falsch ist. Ob zum Pianissimo, das in meinem Leben die dominierende Lautstärke geworden ist, nicht eher die Skizze, das Flüchtige und bald schon Verwehte passt. Da sitzt er nun an seinem Schreibtisch und hält sich die Ohren zu. Es war Herbst geworden. Und der Herbst gehörte Hindemith. Im Zuge seiner Tuba-Forschungen vernachlässigte er zunehmend seine Beckett-Studien, soweit es hier noch etwas zu vernachlässigen gab. Hatte er sich noch vor wenigen Wochen als Komponist unspielbarer Tuba-Sequenzen ins innere Gespräch gebracht, so hält er es seit gestern offenbar für möglich, auch als Interpret solch neuartiger Musik in Frage zu kommen. Und so hat er in einer auf Blasinstrumente spezialisierten Musikalienhandlung ein Tuba-Mundstück erworben. Das Beste, das vorrätig war, passend zu meiner Kieferstellung und Lippenstärke. Wie ihm der Verkäufer gleich mehrfach versichert hat. Versilbert. Versilbert und bei Bedarf von jedem Juwelier der Stadt zu vergolden. Nun hält er das neu erworbene Stück gegen die Schreibtischlampe. Giardinelli, New York. 3D. Deep. Die Kesselstärke, ein Mundstück für Fortgeschrittene. Kann man einen Mund auf die Bühne bringen? Nur einen sich bewegenden Mund mit dem Rest der Bühne im Dunkel? Das hatte sich Beckett beim Skizzieren seines Stückes nicht ich gefragt. Er hatte ein Stück nur für den Mund eines Menschen geschrieben. Und ich halte das passende Mundstück in den Fingern. Sollte es weder mit meinen Tuba-Kompositionen noch mit dem Beckett-Essay etwas werden, ließe sich anhand dieser Erkenntnis immerhin noch eine Art Bewegungslehre für Essayisten formulieren. Umweg und Wahrheit würde sie heißen. Er greift nach dem Bleistift und ist dabei, eine Tradition ungeschriebener Beckett-Essays ins Leben zu rufen. Dennoch gibt es auch im Leben eines radikalen Erneuerers, der er halb ist, halb einmal werden würde, eine Kategorie, an der kein Künstler, kein Kulturanalytiker je vorbeikommt. Das Werk. Am Ende aller Bemühungen hat ein Werk zu stehen, das überprüfbar ist. Fragil vielleicht, fragmentiert womöglich, sich entziehend gar, aber vorhanden. Ohne dieses Werk ist man ein Illusionist. Er denkt an seinen Vater und schluckt. Ohne dieses Werk ist man impotent. Nicht ich, das heißt im schöpferischen Sinne nicht vorhanden. Und so bläst er erstmal etwas Luft in den Schaft des Tuba-Mundstücks. Fortissimo, Er will schreiben und hört doch immer nur zu, wie aus einem Notentext allmählich eine Tuba-Sonate geformt wird, bei der freilich die Klavierstimme fehlt. Je mehr die Tuba-Stimme an Form gewinnt, desto hörbarer wird das fehlende Klavier. Den Fragen fehlt die Antwort. Der Musikalienhändler staunt nicht schlecht, als dieser merkwürdige Kunde so kurz nach Erwerb des teuren Mundstücks ein derart schwieriges Werk verlangt. Hindemiths Sonate für Bass, Tuba und Klavier. Die folgenden Vormittage bestehen daraus, dass er mit den Fingern die passenden Stellen der Klavierstimme abfährt, um ein Gefühl für die rhythmische Gestaltung, das In- und Auseinanderstreben der beiden Instrumentalstimmen zu gewinnen. Die Länge der Sonate ist präzise definiert. 11,5 Minuten. Keine 11, keine 12. Wie viele Seiten wohl ein Essay umfasst, dessen Vortrag 11,5 Minuten währt? Vielleicht würde es ihm in diesen letzten Tagen doch noch gelingen, wenigstens einige Seiten zu verfassen. Und wenn es nur für 7 Minuten langte. 7 Minuten für Samuel Beckett. Nein, jetzt hatte er den Titel. Ein Tazet für Samuel Beckett. Und auf dem Schutzumschlag wäre mein Tuba-Mundstück zu sehen. Tazet, Schweigen, mehr nicht. Ein Tazet in 2 Sätzen. Ein langsamer Satz, die Maulwürfe, les taupes du si, und ein fast stehender Schlusssatz, der verlassene Schreibtisch. Er schlägt mit der flachen Hand auf die Tischplatte. Das ist nicht nur ein Essay, das ist ein Beckett-Essay. Das bietet nicht nur Freiheit, das ist Freiheit. Was soll man über Beckett schreiben? Gibt es noch etwas, worüber die Sekundärliteratur keine Auskunft geben kann? Aber ein Schweigen, das eine Form hat, eine Gliederung aufweist, ein Schweigen, das zwischen 2 Buchdeckel passt, das einen Titel trägt und damit zitierfähig ist, das ist neu. Das passt, weil es verstört. Und es enthält womöglich mehr Wahrheit über Beckett in Ussy, als die inspirierteste Wortkaskade bieten könnte. Darüber will er aber noch gründlich nachdenken. Vielleicht sollte ich den weißen Seiten einige Fußnoten hinzufügen. Denkt er am folgenden Morgen. Ein Nachwort vielleicht, so viel Zeit muss noch übrig sein. Ein Nachwort über das Schöpferische und das Störende. Ein Nachwort, das skizzenhaft, vielleicht auch nur schemenhaft, über Beckett in Ussy hinausgeht. Das also geeignet ist, mir wie anderen den Weg zu weisen für eine umfassendere, grundlegendere Kulturkritik, als ich sie unter diesen Bedingungen zu formulieren verstehe. Die Arbeit an der Hindemith-Sonate wird an diesem Morgen nicht fortgesetzt. Stattdessen gibt es eine Mixtur aus Binde- und Staccato-Triller- und Sforzato-Übungen. Im Institut wird all dies nicht mehr zu hören sein. Vielleicht habe ich am Anfang meiner Beckett-Studie den Fehler gemacht, zu abwehrend auf die Tuba-Übungen im Spanischen Haus zu reagieren. Es hätte die Möglichkeit gegeben, in der Störung die Musik auszumachen, in der Mühe, die man sich im Spanischen Haus gab, die eigene Mühe gespiegelt zu sehen, mit der Tuba zu schreiben, statt gegen sie zu schweigen. Aber hätte ich dann dieses Ergebnis erzielt? 3 Tage hat er noch. Abstraktion und Geschichte. Hier notiert er schon die Überschrift seines Nachwortes. Nun spürt er, was er zu schreiben hat. Ich werde beginnen mit der Entstehungsgeschichte von Warten auf Godot. Beckett war, nachdem seine Resistanzzelle von einem Vikar verraten worden war, mit Cézanne über viele Umwege in die freie Zone, in das Bergdorf Roussillon d'Apt geflüchtet. Er ist einer unter vielen Flüchtlingen, die von den Bewohnern Roussillons die Juden genannt werden, da viele von ihnen Juden sind. So auch Beckets Freund, der Maler Henri Haydn. Beckett und Haydn müssen sich mehrfach in den umliegenden Wäldern verstecken. Dort entsteht die Idee für das Stück. Haydn wird zum Modell für Estragon. Wladimir erinnert an Beckett selber. Dem clownesken Paar Wladimir und Estragon liegen also massive, höchstpersönliche Bedrohungserfahrungen zugrunde. Die Frage heißt also, warum filtert Beckett aus einer solch dramatischen Geschichte um Verrat, Flucht, Bedrohung, Angst und schließlich Befreiung jenes groteske, zuweilen belanglos anmutende Spiel Wladimirs und Estragons heraus? Auf diese Frage wird zu antworten sein. Notiert er und sieht zum spanischen Haus hinüber. Aber wer soll sie beantworten? Zukünftige Essayisten? Ich? Die Läden im spanischen Haus sind fest verschlossen. Es kann wohl kein Zweifel daran bestehen, dass ein Nachwort im Verhältnis zu dem bisher gewonnenen nicht zu voluminös ausfallen darf. 2, 3 Seiten über Sinn und Wesen der Abstraktion, das ist hier möglich und zugleich genug. 2, 3 Seiten. Dann hat das Werk die angemessene Form gefunden und das Stipendium eine Abrundung erfahren, die es mir ermöglicht, meinen Förderern erhobenen Hauptes begegnen zu können. Er schreibt den Titel seines geplanten Nachwortes zur feierlichen Eröffnung seines vorletzten Arbeitstages auf das weiße Blatt. Erhobenen Hauptes? Liegt dahinter nicht eine Scham verborgen? Du darfst nicht schweigen, sagt diese Scham. Du darfst nicht gehen, ohne es gesagt zu haben. Die Abstraktion gestatte dir, nicht aber das Schweigen. Längst sind alle Einblasübungen verklungen, als er zögernd beginnt. Musik ist zweifellos die abstrakteste aller Künste, und niemand vermag aus Bachs Goldberg-Variationen die Trauer über den Tod seines Sohnes Bernhard herauszuhören. Bachs tiefe Irritation über den Tod selbst ist deutlich wahrnehmbar. Ein abstrahierter Sohn ist es, der da in den Goldberg-Variationen erklingt. Wenn Samuel Beckett also... Weiter kommt er nicht. Zu dominant wird das Übungsprogramm, die Tuba-Grammatik im spanischen Haus. Einige Zeilen sind immerhin gelungen. Das Konzept ist so gut wie fertig. Spät, aber nicht zu spät. Jede Auslassung, die der Text birgt, wird die Einzigartigkeit dieser Studie ausmachen. Noch einmal nimmt er das Tuba-Mundstück in die Hand. Giardinelli, New York, 3D. Legt es aber bald entschlossen zur Seite. Der letzte Tag seines Stipendiums ist angebrochen. Sorgfältig rasiert lässt er sich in seinen Arbeitssessel fallen. Er liest den Text, den er am Vortag verfasst hat. Wenn Samuel Beckett also... Der Satz hört unvermittelt auf. Er schreibt weiter. Wenn Samuel Beckett also... Nach der Erfahrung der deutschen Barbarei, nach seinen irischen und englischen Erfahrungen, im Besitz solcher Werke wie Warten auf Godot sich in Ussy niederlässt, hegt er uneingestandenerweise den Wunsch, Er hält inne. Es ist so leicht, einem anderen Menschen die eigenen Wünsche unterzuschieben, ihn zu missbrauchen als Spielfigur in Szenarien, die ganz und gar für einen selbst geschaffen sind. Das hatte Vater schon gespielt, bevor ihm das Landolfi-Cello gehörte. Alle Cellisten spielen es. Vater, die schnellen Sätze waren für dich stets eine Überforderung auf allen Ebenen gewesen, aber ein solch langsames Stück, wie es eine Bachsche Sarabande darstellt, das klang hin und wieder. Das menschliche Ohr hat die Gabe, unsauber intonierte Intervalle zurechtzuhören, und die Erinnerung hat das zweifelhafte Geschick, zurückliegende Ereignisse zu idealisieren. Sodass sich an seinem letzten Arbeitstag unter die Tuba-Stimme die Cello-Stimme seines toten Vaters mischt. Ein Trio für Tuba, Cello und Essayisten. Das Nachwort. Ich war stehen geblieben bei den uneingestandenen Wünschen, die uneingestandenen Wünsche. Wie kann man sicher sein, dass es nicht die eigenen waren, sondern die Wünsche Becketts, die beim Blick über die Felder von Mo zu neuem Leben erwachten? Zu neuem Leben erwachen? Er sieht sich in seinem Arbeitszimmer um und atmet tief ein. Zu neuem Leben erwachen. An eigenem fehlt es hier nicht. Die Bücher, die Stifte, das Papier. Die ganze Arbeitsatmosphäre unterscheidet sich völlig von jener, die in dem miefigen Celloräumchen herrschte. Hier aber lässt es sich atmen. Er öffnet, als wolle er den Gedanken unterstreichen, das Fenster, sodass ihm nicht entgeht, wie im spanischen Haus ein Mann auf den kleinen Balkon heraustritt, um mit großem weißen Tuch sein silbernes Mundstück abzutrocknen, das er prüfend in die Sonne hält, bevor er, als wäre ihm eine Veränderung aufgefallen, forschend zu ihm herübersieht. Die Störung oder wie Becket die Maulwürfe vergiftete. Hörspiel nach der Tuba-Novelle von Rainer Wieczorek. Hörspielbearbeitung Matthias Baxmann und Ralf Gerstenberg. Mit Jens Harzer und Burkhard Klausner. Die Tuba spielte Max Murray. Dramaturgie Steffen Moratz. Ton Holger Klimchen. Schnitt Christian Grund. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Gottfried von Einem. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2013.